also manchmal, und wenn du Joel bei mir ist, dann nehme ich Verantwortung über ihn, ne? Dann nimm, wenn er es ist, ne? Und bei Joel ist, wenn du sagst nein, und er sagt immer doch, ja, ja, doch, ja, weil es ihm geht, ja, ne? Auch wenn er ein Kind ist. Ich war doch damals, live dabei, du wirst dann gerade schlafen, weißt du, da kannst du mal erinnern. Ich hab mit dem Mauer wieder.